Schwarzschwärze, verrostet liegen die Schwerter. Am Boden, im Schlamm, im Dreck liegen Männer vom Kriege zerfetzt. Im Grün zwischen Bäumen im Walde eine bleiche Totenhalde. Ein Krieger, ein Mörder, ein Verräter, die Witwe aus dem Wald ist der Täter. Und da steht das Haus mitten im Wald, zwischen Ästen und Zweigen versteckt. Und der Rauch reit vor dem Haus, hat sich ins Moos gesetzt. Die schwarze Witwe. Süß wird sich nach Ingwer rühren ihre Zehen. Im Kreise, in Kreisen, im Kessel brodelt es leise. Der Trunk, der Saftelixier, der Leben lässt verlieren. Vergiftet, verseucht, verdorben, niemand stirbt, die Welt. Beim Morden, da steht das Haus mitten im Wald, zwischen Ästen und Zweigen versteckt. Und der Rauch vor dem Haus hat sich ins Moos gesetzt. Die schwarze Witwe.